Deutschlandfunk. Freistil. Okay, entweder ihr könnt euch hinsetzen oder hinlegen, wie ihr wollt. Darf ich mich bequem aufs Sofa setzen? Ja. Mhm. Okay, gut. Dann schließen wir die Augen. Die Uneironauten. Mit jedem Atmen nehmen wir goldenes Licht den Körper ein. Mit Traumreisenden durch die Nacht. Mit jedem Ausatmen lasst ihr Sachen aus dem Körper, die ihr nicht mehr braucht. Von Christoph Spittler. Straße entlang gelaufen und dachte, wenn ich träume, dann kann ich fliegen. Dann stieß ich mich mit den Füßen ab und stieg in die Luft auf. Ich schrie vor Vergnügen, in dem Wissen, dass das sowieso ein Traum ist. Beim Hochfliegen sah ich einen Sekundenbruchteil in einer Fensterscheibe, mein Spiegelbild. Ich flog wieder nach unten und wollte mir das genauer anschauen. Wenn ich träume, dann kann ich fliegen. Träumen, dass man träumt. Träumen, dass man träumt. Klar träumen. Ein Klartraum, auch luzider Traum, von lateinisch lux, lucis, Licht, ist ein Traum, in dem der Träumer sich dessen bewusst ist, dass er träumt. Oneironauten, griechisch oneiroi, Träume, Reisende. YouTube, luzides Träumen in nur 10 Minuten, die ultimative Klartraumanleitung, Klarträumen lernen in nur einer Nacht. Wie du lernst, deine Träume zu kontrollieren. Kennst du das auch? Du wachst auf und denkst dir, was zur Hölle habe ich da gerade geträumt? Wäre es nicht cool, wenn du das alles kontrollieren könntest, wenn du den Tisch anpacken könntest, an dem du stehst? Zwei Freunde, wollte ich euch in diesem Video erklären, wie ihr ultraleicht und ultraschnell einen Klartraum bekommt. Hi, ich bin Alice im Wachtraumland und das ist ein Crashkurs. Alice im Wachtraumland. Über die Basics zum luziden Träumen. A wonderful experience for all of us. And so we took a little break now, and now once again we begin this teaching on a dream yoga. Dream Yoga. Das Allerwichtigste ist natürlich, Traumtagebuch zu schreiben. Dann ist es wichtig zu sehen, was für Traumzeichen oft auftauchen in deinem Träumen. Also markiere die Traumzeichen in deinen Träumen. Ich finde, es ist so, wenn man geboren ist, ist man da noch ein bisschen näher zur Traumwelt dran. Alice. Jahrgang 1984, luzide Traumtrainerin und Schauspielerin. Ich kann mich jetzt zum Beispiel an meinen ersten luziden Traum erinnern, als ich gerade eingeschult wurde, zum Beispiel. Aber ich meine, da hatte ich halt noch keinen Begriff dafür und hatte dann einfach so verschiedene Erfahrungen, also viele Träume aufschreiben. Und dann mit 20 habe ich dann in New York ein Buch gefunden. Ja, und dann wusste ich halt, dass das luzides Träumen ist und wie man es trainieren kann. Und ab da an habe ich dann angefangen, das zu trainieren. Also Träume haben mich schon ganz lange interessiert. Eli, Jahrgang 1970, Übersetzerin und Träumerin. Und habe auch immer mal so ein bisschen was aufgeschrieben, was ich geträumt habe. Hatte ein paar sehr eindrückliche Träume, wiederkehrende Träume auch. Ja, und irgendwann habe ich weiß nicht mehr, ich habe irgendwo von Klarträumen gehört, dass es das gibt und habe dann ein Internetforum entdeckt und habe da ganz viel gelesen und fand das einfach total spannend, so dieser andere Bewusstseinszustand, dass man das beeinflussen kann, dass man da mitmischen kann, das fand ich total spannend. Klartraumforum.de ktforum.de Klartraum-Wiki. WILD-Techniken. Traumzeichen erkennen. WBTB-Chat-Treffen. Lebe deinen Traum.tv. Wachinduzierter Klartraum. DILD. Dream Induced Lucid Dream. DEILD. VILD. MILD. ASCAT. In diesem Video verrate ich euch meinen persönlichen besten Tipp zum Klarträumen. Ich würde sagen, es gibt quasi zwei Grundarten, in einen luziden Traum reinzukommen. Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube immer noch, dass es weniger Videos über luzides Träumen gibt als über Make-up-Tutorials. Alternative Realität. Diese ewige Faszination für das Paralleluniversum. Die virtuelle Realität. Matrix. Inception. Inception. Film von Christopher Nolan, 2010. Ja, also ich finde, das ist eine sehr schöne Werbung. Gefällt mir sehr gut, der Film. Natürlich ist es sehr Hollywood-mäßig gemacht, mit viel Action. Und die Geschichte muss im Prinzip auch so und so gestrickt sein, um halt eine gewisse Spannung und den Film für einen Zuschauer interessant zu machen. Ich finde, bei Inception sind schon ein paar Dinge sehr gut gemacht. Mein Name ist Martin Dresler, ich bin kognitiver Neurowissenschaftler am Donders Institut im holländischen Nimwegen. I'm Elisa Filevic and we are at the Humboldt University campus. Argentinische Neurowissenschaftlerin. Bernstein Center for Computational Neuroscience Berlin. Wissenschaft. Der Luzidtraum ist besonders deshalb spannend, weil da eben die Kognition voll funktioniert. Das heißt, wir haben volle Einsicht in den Traum. Wir wissen, dass wir gerade träumen, haben typischerweise Zugriff auf unser Gedächtnis, auf unsere kritischen Fähigkeiten und unser kritisches Denken. Wohl doch nicht nur so Esoterik-Kram. By doing a relatively thorough questionnaire, we found that about 50% of people had at least had one lucid dream before. Bei unserer Erhebung kam heraus, dass ungefähr 50% der Befragten wenigstens einmal einen Klartraum hatten. Lucid dreaming, I think, peaks. Es gibt eine Häufung von Klarträumen im Alter von etwa 12 oder 13. So at around that age. Ich war als Kind ein sehr häufiger Luzidträumer, dann ist das irgendwann die Fähigkeit mal verloren gegangen. Seitdem ich mich wissenschaftlich mit dem Thema beschäftige, ist es so ein bisschen zurückgekommen. Allerdings bin ich ein sehr seltener Luzidträumer. Alle paar Wochen habe ich mal einen Luzidtraum. Allerdings trainiere ich auch selbst nicht systematisch. There was one paper trying to look at personality traits associated with lucid dreaming. Eine Studie ergab, dass die Fähigkeit zum Klarträumen mit dem Charaktermerkmal Offenheit für Erfahrungen korreliert. Wenn man offen dafür ist, Neues auszuprobieren, steigt die Wahrscheinlichkeit für luzide Träume. Then you are also more likely to lucid dream. Nun will es mir auch erscheinen, als sei der, der da träumt, wachender als der, der da schläft. Frederik van Eden, Die Nachtbraut, 1909. Und wer ein Drittel seines Lebens in absoluter Bewusstlosigkeit verbringt, verdient viel eher eine Schlafmütze genannt zu werden, als einer, für den auch die dunklen Nächte buntfarbig und voll reichen Lebens sind. Niederländischer Psychologe, Schriftsteller, Sozialreformer, 1860 bis 1932. Und nachdem ich es schon in meiner frühen Jugend mehrmals erfahren hatte, dass der Schlaf einen Reichtum an Empfindungen und Entzückungen birgt, die die intensivsten Freuden des hellen Tages um vieles übertreffen und deren Glanz noch weiter strahlt, mitten durch das hellste Tageslicht hindurch, so wie Sonnenschein durch einen elektrisch erleuchteten Saal, da begann ich meine Träume aufmerksamer zu beachten. Und zumal an düsteren, schönheitsarmen Tagen, erwartungsvoll nach den Nächten auszuschauen, in denen ich unzweifelhaft die leuchtende Anwesenheit solcher großen Schätze gewahrt hatte. Sex im Klartraum. Was muss ich beachten? Kann ich davon schwanger werden? Die meisten Leute bekommen in ihrem ersten luziden Traum die Idee, entweder zu fliegen oder Sex zu haben. Und wenn man das halt schon ein paar Mal gemacht hat, dann kann man sich auf andere Sachen konzentrieren. Ist Sex im Klartraum überhaupt möglich? Kurz und knapp, ja, es ist möglich. Im Klartraum ist so gut wie alles möglich. Auch Sex. Verliere ich beim Geschlechtsverkehr nicht an Klarheit und oder wache ich dadurch aus dem Klartraum auf? Kann ich den Klartraum nutzen, um Frauen anzusprechen, meine Schüchternheit zu überwinden? Ja, praktische Tipps. Erstens, den Partner finden. Hier hilft es, die Person nicht direkt zu sehen. Zum Beispiel, hinter dieser Türe finde ich meinen Traumpartner. Oder, wenn ich mich umdrehe, steht dort Person XY. Ist deine Traumfigur bereits in der Nähe, kann man diese auch in die gewünschte Person umwandeln. Der Geschlechtsverkehr. 2.1 Sex ohne Höhepunkt. 2.2 Sex mit beschleunigtem Höhepunkt. 2.3 Sex mit normalem Höhepunkt. Drittens, Auswirkungen auf den Körper. Oh, dream, baby, dream. Wird auch langweilig. Das habe ich aber auch schon von anderen gehört, so dass das irgendwie, dass sie ja mit jemandem in der Traumwelt irgendwie Sex gehabt haben, so den sie gesehen haben. So. Ja. Das war auch ein langweilig werden, oder was? Workshop für luzides Träumen. Ja, also Sex und Pflege sind halt so die Anfängersachen. Ist, denke ich mal, es ist okay für den Anfang, sage ich mal. Was? Aber ich würde sagen, das ist nicht unbedingt das, was man langfristig trainiert. Was wäre schlauer da? Also ich unterhalte schlauer mich auch ist gerne. Quasi zu überlegen, was ist jetzt wirklich, was beschäftigt mich in der Wachwirklichkeit, was habe ich vor, was sind meine Ziele, was will ich kreieren, als quasi YouPorn und Traum zu machen. Sich darauf vorbereiten, was man in einem luziden Traum machen will. Trainieren, Traumzeichen zu erkennen. Anzufangen, den Traum bewusst zu lenken. Üben zunächst mal mit einem nicht-luziden Traum. Ja, fangen wir einfach mal an, oder? Würde ich sagen. Wollen wir einen Traum von dir nehmen? Ich habe so das Gefühl. Hast du Lust? Dann ich hätte es ein. Okay. Hat der einen Titel, der Traum? Ich würde ihn zum Beispiel jonglieren in Russland nennen. Okay, schreibe ich schon mal auf. Jonglieren in Russland. Also ich sitze in einem Bus, der durch Russland fährt. Ich hoffe, dass die Busfahrt schnell vergeht, dass ich einschlafen kann oder so. Warte mal kurz. Dass ich einschlafen kann oder so. In einem Vorort meiner Heimatstadt, die nicht in Russland liegt übrigens, steigen Wolfgang und seine Schwester und noch jemand anderes ein. In einem Bus in Russland steigen Wolfgang und seine Schwester ein. Sie setzen sich neben mich und sagen irgendwas von einem Computer, in den sie sich einwählen wollen. Verbindung herstellen. Ich biete an, mit meinem Handy die Verbindung herzustellen und hole es aus der Tasche. Einer der Männer nimmt es mir aus der Hand und filmt die Straße. Okay, warte. Er nimmt mein Handy. Auf einem Fußweg jongliert eine Frau. Sie hat 3 Luftballons und 2 Keulen. Wirft die Ballons um eine Keule irgendwo hin, jongliert dann mit einer Keule weiter und sammelt alles wieder auf. Warte mal nochmal. 3 Luftballons, 2 Keulen. Genau. 3 Luftballons, 2 Keulen. Dann bin ich außerhalb des Busses, jongliere auch mit Keulen und Bällen und bin überrascht, wie gut das immer noch geht, obwohl ich es so lange nicht mehr gemacht habe. Ein Ball rollt mir fast durch einen Zaun, hinter dem ein Wald ist, und ich bin unglaublich froh, dass ich den Ball dort nicht suchen gehen muss. Denn gleich hinter dem Zaun geht es steil nach unten. Ich bin hin und her gerissen zwischen, ach, das wäre doch sicher kein Problem, und der Befürchtung, dass dort echt gruselige Sachen passieren können. Dass es zum Beispiel gefährliche Tiere geben könnte. Ich laufe mit meinen Jongliersachen wieder zurück zum Bus. Da sind mehrere Leute und eine Frau streichelt einen kleinen weißen Hund. Ein kleiner weißer Hund. Den Menschen, der seine Nächte in stumpfer Gefühls- und Gedankenlosigkeit, tot wie ein Kork, oder höchstens infolge törichter, verworrener Träume, vorübergehend ein wenig wahnsinnig verbringt, diesen Menschen nenne ich mit gutem Grunde krankhaft und abnorm. Frederik van Eden, Zeitgenosse Freuds. Den Menschen, der da lebt, um zu essen, zu trinken, ein wenig zu arbeiten und sich auszuruhen, seine kleinen Pflichten zu erfüllen und seine kleinen Sorgen zu vergessen und im Übrigen die Nacht so stumpf und dumpf und wesenlos wie möglich zu verbringen und dem vor allen Dingen daran gelegen ist, seinen Magen und seinen Geldschrank zu füllen und seinen Schlaf leer zu lassen, einen solchen Menschen nenne ich nicht gesund und glücklich, sondern ganz einfach bedauernswert. Freuds Idee vom Traum als Königsweg zum Unbewussten und von Edens Idee vom bewussten Träumen, das passt nicht zusammen. If this is a dream, träumst du gerade? Bist du dir sicher, dass du gerade nicht träumst? Träume ich gerade? Okay, was ist ein Realitätstest? Oder Reality Check. Um rauszufinden, ob es ein Traum ist, gibt es halt so ein paar Sachen, die man halt einfach mal so überprüfen kann. Das ist zum Beispiel, einer der bekanntesten ist, sich seine Hände anzugucken. Von wegen, okay, sind das fünf Finger? Eins, zwei, drei, meine vier, Hand. Fünf, okay. Fünf Finger. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und hier auch, eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay, also ich scheine gerade wach zu sein. Luzidträume kann man lernen und das gibt es verschiedene Strategien, aber insbesondere, dass man einfach Cues im Traum aufnimmt, die man tagsüber mit dem Gedanken, ich träume jetzt, assoziiert hat. Und wenn man diesen Cues im Schlaf oder im Traum wieder begegnet, dann löst das möglicherweise diese Assoziation aus und ich fange an, mich zu fragen, bin ich jetzt wach oder träume ich, und erhalte dann eben möglicherweise Einsicht tatsächlich, dass ich träume. Man kann aber dann noch vielleicht mit dem zweiten oder dritten oder vierten Realitätstest machen. Zum Beispiel, dass man sich irgendwie was sucht, so. Am besten irgendeinen Schriftzug. Oder dann guckt, okay, schaut kurz, guckt wieder weg und guckt sich dann das Wort wieder an. Okay, es ist immer noch gleich, es sind immer noch sechs Buchstaben. Guckt man nochmal weg, guckt nochmal, okay, immer noch gleich, dann haben sie sich nicht verändert. Ich finde es, also die ganzen Übungen für das luzide Träumen, also um Gedächtnis, Konzentration, Wahrnehmung und das alles zu trainieren, ich finde, das macht auch die Wachwirklichkeit schöner. Die Sänoi glauben, dass jeder mit Hilfe seiner Mitmenschen alle Wesenheiten und Mächte des Traumuniversums bewältigen und nutzen kann. Kilton Stewart, amerikanischer Abenteurer und Ethnologe. Sänoi. Malaysia. Dream Theory in Malaya, 1951. Seine Erfahrung führt ihn zu dem Glauben, dass seine Traumbilder ihn in seinen Träumen unterstützen werden. Und dass jeder Herrscher über sein Traumuniversum sein kann, wenn er mit seinen Mitmenschen kooperiert und ihnen am Tage gutwillig gegenübertritt. Ich meine, luzides Träumen ist ja im Prinzip eine sehr alte Technik. Das, was ja schon im Buddhismus und bei den alten Schamanen gemacht wurde. Und da gibt es verschiedene Arten, ganz viele verschiedene Techniken und Übungen. Und da geht es immer darum, sein Bewusstsein zu erhöhen, seine Wahrnehmung zu erhöhen, sein Gedächtnis zu erhöhen, seine Konzentration zu erhöhen. This is a dream. For me, this right now we are having in dream and dream conversation and trying to understand dream. Wir haben ein Traumgespräch. Well, my name is Tenzin Wangyal. Ich bin Tenzin Wangyal, ich lebe in San Francisco und ich bin der Gründer und der spirituelle Direktor von Ligmincha International. Wir lehren hauptsächlich Meditations-Yoga. Teaching meditation yoga, that's kind of main thing what I do. Ein Tulku, bewusst wiedergeborener Lama. 1961 in Tibet geboren, Titel eines Geshe, höchster akademischer Titel in der tibetischen Tradition, Traum-Yoga. This world is nothing more real than the dream, and dream is not less real than in this world. Die Welt ist nicht realer als der Traum. So we say, if awareness is the meditation. Meditation bedeutet Bewusstheit. Man sollte überall Bewusstheit anstreben. Wenn man Bewusstheit in den Tag bringt, damit der Tag gut läuft, dann sollte man auch Bewusstheit in die Nacht bringen, damit man gut durch die Nacht kommt, damit man besser schläft und seine Träume lenken kann. Und da kommt das ganze Wissen über das Klarträumen ins Spiel. Ich werde dich also den ersten Schritt zur Kraft lehren, sagte Don Juan am Anfang seiner Unterweisung in der Kunst des Träumens. Carlos Castaneda, amerikanischer Schriftsteller und Ethnologe. Die Kunst des Träumens, 1993, New Age. Ich werde dich lehren, das Träumen zu arrangieren. Um dich selbst zu üben, sollst du am Anfang etwas ganz Einfaches tun. Heute Abend sollst du zum Beispiel im Traum deine Hände anschauen. Meine Hände anschauen. Die Finger zählen. 1, 2, 3, 4, 5. There was one beautiful paper, it's a pilot study about our mathematical skills in dreams. Es gab mal eine schöne Pilotstudie über mathematische Fähigkeiten im Traum. Die Träumer wurden beauftragt, Traumcharakteren einfache Rechenaufgaben zu stellen, zum Beispiel 4 plus 5 oder 2 mal 6. Und das konnten die Traumcharaktere nicht. Einer hat die Hände vors Gesicht geschlagen, geweint und ist weggerannt. The other said, this is a gray area. You should not ask about it. Und ein anderer sagte, das ist eine Grauzone. Du solltest nicht solche Fragen stellen. 4 plus 5. Man kann im Traum nicht rechnen. 1, 2, 3, 4, 5. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Die Reality Checks. Also so Finger zählen und ich habe hier so einen Leberfleck. Da habe ich auch einmal dran gemerkt, dass ich im Traum bin, als ich den angeguckt habe und der lag anders und war etwas heller als der. Und dann dachte ich, ups, das ist ein Traum. Das Unheilgenau Traumkräuterpaket beinhaltet die 4 wirksamsten Traumkräuter zum Paketpreis. Wenn du wissen möchtest, welches Traumkraut für dich am besten wirkt, ist dieses Paket genau richtig. Bestellen für 24,95 €. Wir wissen, dass das verschiedene Pharmaka, die insbesondere auf das cholinerge System wirken, also Acetylcholin, das sind insbesondere Pharmaka, die in der Demenz vor allen Dingen eingesetzt werden, aber auch Nikotin zum Beispiel, dass die den REM-Schlaf verlängern. Und wenn wir mehr REM-Schlaf haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach höher, dass wir dann auch einen Luzidtraum haben. Erstmal eine rauchen. Größere Teile der Luzidtraum-Community sind da aber, haben da eher einen minimalistischen Ansatz und versuchen alle möglichen Mittelchen zu vermeiden, um das einfach durch kognitives Training zu erreichen. You can safely stimulate the brain by putting electrodes at different places, low voltage battery. There was one paper showing that this stimulation. Es gab eine Studie, die zeigte, dass man mit Elektroden am Kopf und schwachen Strömen die Wahrscheinlichkeit zum Klarträumen etwas steigern kann. Der Effekt war allerdings minimal. Und jetzt gibt es schon YouTube-Anleitungen, wie man das zu Hause machen kann. Ich würde das niemals zu Hause machen. Ich glaube auch kaum, dass das funktioniert. I would never do it at home myself ever. I don't think it works. Wake and back to bed heißt so viel wie, also wake, wach sein, and back to bed ist wieder zurück ins Bett. Das ist so die Grundmethode und ich hatte dann für mich die Zeiten gefunden, dass es für mich am besten funktioniert, wenn ich um 12 Uhr abends ins Bett gehe, um 4 Uhr nachts aufstehe, dann eine Stunde wach bin und dann wieder schlafen gehe. Ich habe das auch eine Zeit lang mal richtig bewusst, dass ich mich morgens geweckt habe und dann weiter geschlafen habe. 20, 30 Mal bestimmt schon. Ausdauer. Das ist unangenehm, wenn du weißt, du kannst eigentlich weiter schlafen und jetzt klingelt der Wecker. Aber der Ertrag ist einfach, also wenn es dann dazu kommt, ist es einfach gigantisch. Und nach kurzer Zeit glückte es mir, in einer Nacht, als ich von einem blühenden Obstgarten in Italien träumte, mit vollem Bewusstsein aufzupassen. Frederik van Eden. Ich sah die Zweige, so wie sie einander kreuzten, und die Weinlaubgirlanden, die von Baum zu Baum sich streckten, und ich schwebte mitten hindurch, mehrere Meter hoch über dem Erdboden, und über mir wölbte sich ein heller blauer Himmel. Und dann versuche ich manchmal mit dem Finger durch die Hand zu kommen, und das hatte ich dann auch mal in einem Traum, dann habe ich das versucht und dann ging der Finger wirklich durch. Und in dem Moment habe ich gemerkt, das ist jetzt ein Traum. Und in dem Moment kam mein Opa zur Tür rein und der war ungefähr 25 Jahre vorher gestorben. Und das wusste ich in dem Moment auch und bin zu ihm hin, habe ihn umarmt und habe gesagt, ach, das ist toll, dass ich dich wieder treffe. Und kann ich dich fragen, wer du in meinem Traum bist oder wofür du stehst? Oder ich weiß es nicht mehr genau, wie ich es ausgedrückt habe. Und dann hat er geantwortet, ich bin, der ich bin. 1, 2, 3, 4, 5. Es gibt verschiedene Strategien, Luzidträume zu induzieren. Wir sind gerade dabei, virtuelle Realität dafür einzusetzen. Das heißt, sehr traumartige Umgebungen oder Situationen zu programmieren und das eben dann zu benutzen, um dieses Luzidtraumtraining, wo ich traumartige Umgebungen im Wachzustand mit dem Gedanken, ich träume jetzt, assoziiere, einfach zu produzieren und dadurch das Training zu verbessern. Virtual Reality. Wir machen das mit solchen typischen Virtual Reality Displays, also solchen Brillen, die einem dann tatsächlich die virtuelle Realität visuell darlegen, aber wirklich sehr eindrucksvoll darlegen, dass man wirklich das Gefühl hat, man ist in der Welt, die wir da programmiert haben. Wir haben da ganz normale Alltagssituationen programmiert, wo aber sehr ungewöhnliche Sachen passieren, dass auf einmal Menschen einfach in Schaufensterpuppen verwandelt werden oder die Schwerkraft aussetzt oder andere verrückte Sachen passieren. Und immer wenn sowas Verrücktes dann passiert, ist das eben so ein Reiz, den der Proband dann verbinden kann mit dem Gedanken, ich träume jetzt. Und wenn eben das nächste Mal dann möglicherweise ein ähnlich überraschender oder traumartiger Reiz tatsächlich im Traum auftritt, dann wird eben diese konditionierte Assoziation dann hoffentlich ausgelöst und der Proband fängt auch im Traum an, sich zu fragen, bin ich jetzt wach oder träume ich? Luzides Träumen ist ja schon Virtual Reality. Ohne Brille. So eine Brille aufzusetzen ist ein bisschen einfacher, als luzides Träumen zu trainieren. Und das ist wo ich auch merke, die meisten Leute würden gerne am liebsten so eine Pille haben und dann luzide träumen können oder ganz gut laufen auch die Videos The Easiest Way to Lucid Dream oder sowas. Und ich finde schon, dass man einfach dafür trainieren muss und dranbleiben muss. Bio-Virtual Reality. Es wird tatsächlich seit vielen Jahren diskutiert, auch in der Philosophie und in der Neurowissenschaft, inwiefern Träume per se eine virtuelle Realität sind, die möglicherweise auch einen evolutionären Nutzen haben, nämlich eine Art Spiel- und Trainingswiese sind, um neue Verhaltensweisen einzutrainieren. Und eine luzide virtuelle Realität in dieser Form ist natürlich in der Hinsicht besonders spannend, als dass ich da dann wirklich gezielt irgendwas machen kann, was mir im normalen Traum dann eher passiert und unwillkürlich mir einfach widerfährt. This is a dream. This is a dream. That's the one thing that made lucid dreaming research. Es gab dieses eine Experiment, durch das Klarträumen wissenschaftlich wurde. Klarträumen über viele Jahre wissenschaftlich nicht ernst genommen. Normally when we go to sleep, we have a disconnection between our brain and our body. Normalerweise ist beim Schlafen das Gehirn vom Bewegungsapparat getrennt. Wenn wir träumen zu laufen, bewegen wir unsere Beine nicht. Aber es gibt eine Ausnahme, die Augenmuskeln. Und damit gibt es für Luzidträume eine Möglichkeit, nach außen zu signalisieren, dass sie einen Klartraum haben. Signal to the outside world that they are having a lucid dream. Ich war im Schlaflabor, da gab es halt solche Fingerübungen, die sollte ich dann im luziden Traum machen. Die habe ich halt vorher gemacht und dann sollte ich sie im Traum ausführen und immer diese Augenbewegung machen, die Rechts-Links-Augenbewegung, weil die können ja gemessen werden. Und daran kann ich dann kommunizieren vom Traum in die Wachwirklichkeit. Deswegen hatte ich dann so drei Augenbewegungen, die ich halt machen konnte. Eine Augenbewegung, wenn ich bewusst bin, dass ich träume, wenn ich drinne bin. Eine, wenn ich die Übung mache, anfange und eine, wenn ich fertig bin. Das funktioniert wirklich. Unglaublich. Ja, also ich weiß ja, dass, wie ich das planen kann und wie ich mich darauf vorbereite. So. Deswegen geht das ja auch. 1, 2, 3, 4, 5. Wir können das Luzidträumen auch benutzen als Hilfsmittel, um ganz allgemein Traumforschung zu machen. Wir haben eine der denkbar einfachsten Aufgaben benutzt und haben die Probanden einfach gebeten, die linke oder die rechte Hand zu bewegen während des Träumens und uns den Wechsel der Seite, wenn sie von links nach rechts wechseln, mit Augenbewegungen anzuzeigen. Und durch die bildgebenden Verfahren konnten wir dann eben tatsächlich zeigen, dass die entsprechenden Motorregionen im Gehirn dadurch stärker aktiviert waren, auch passend zur Seite, wo gerade die Hand bewegt wurde. Ihr seht eine Treppe vor euch, die nach unten führt. Auch eure Schultern sind immer mehr entspannt. Und ihr schaut euch diese Treppe an, wie sie aussieht, welche Farbe und welche Form sie hat. Na, die ist so ein bisschen wie so eine Traumfee. Also ich finde, sie macht das ziemlich gut und stellt auch so eine Atmosphäre her, wo es dann leicht fällt, sich zu öffnen und Dinge zu erzählen, die man sonst vielleicht nicht so ins Licht hängen würde. Die Treppe nach unten. Sie geht langsam die Treppe nach unten. Und am Ende der Treppe seht ihr eine Tür. Und ihr wisst, dass hinter dieser Tür euer Traum ist. Da guckt euch nochmal diese Tür an. Ihr könnt euch diese Tür auch nochmal verändern, wenn ihr wollt. Von der Größe, von der Farbe oder von der Form. Ihr geht durch die Tür durch, wieder in den Traum, den ihr schon mal geträumt habt. Jonglieren in Russland. Und dann fällt euch ein Traumzeichen in den Traum auf. Wo hätte mir auffallen können, dass ich träume, dass ich mich im Traum befinde? Woran kann ich merken, dass ich träume, wenn ich träume? Viel Ortwechsel. Es springt manchmal Russland, manchmal nicht und dann im Bus, aus dem Bus. Mhm. Und auch das, ich glaube, dass jemand, ein Fremder einem das Handy aus der Hand nimmt, ist eigentlich auch, eigentlich eher selten, oder? Das ist schon die mit den Luftballons. Ja. Wäre eigentlich der nächste Schritt dann zu sagen, okay, was, wenn wir da reduziert werden, was würden wir machen? Was würde ich machen? Eine der wichtigsten Sachen beim Klarträumen ist, dass man psychologische, emotionale Freiheit erfährt. Eine Frau hat mir mal einen Traum erzählt, in dem sie verfolgt wurde. And the group of people are following her, chasing her. And she's going to the parking place. Sie steigt in ihr Auto und fährt immer schneller. Und plötzlich wird ihr klar, dass sie träumt. Suddenly she realized this is a dream. Sie sagt sich, im Traum kann ich alles machen. Ich bin frei, ich kann fliegen. Also fliegt sie mit ihrem Auto hoch, während die Verfolger auf dem Highway feststecken. Und diese Erfahrung löst etwas in ihrem Körper und ihrem Unbewussten aus. Man braucht sehr intensive psychologische Arbeit, um den Effekt von diesem einen luziden Traum zu erzielen. Wenn ein Zähnerkind erzählt, dass es geträumt hat zu fallen, antwortet der Erwachsene begeistert, das ist ein wunderbarer Traum. Der schönste, den man haben kann. Du musst dich entspannen und es genießen, wenn du vom Fallen träumst. Fallen ist der schnellste Weg, mit den Mächten der spirituellen Welt in Kontakt zu kommen. Das Erstaunliche ist, dass der Traum, der mit der Angst vorm Fallen beginnt, sich in die Freude des Fliegens umwandelt. Ja, was würdet ihr machen? Ich jongliere in Russland und der Ball fällt fast durch das Loch im Zaun in den Wald. In den Wald gehen? In den Wald gehen. Was könnte ich mir erhoffen oder erwarten noch im Wald? Also ich hätte gedacht, da könnte ja natürlich eine schöne Waldparty sein. Ein Festival. Ein Bällebad. Ein was? Ein Bällebad. Oder was gäbe es da für Tiere, vor denen ich Angst haben könnte? Sowas wie ein Wolf, aber viel größer und mit ganz langen Krallen und ganz dunkel und blutiges Maul und riesige Augen. Ja, genau. Wenn ich dann jetzt daran denke, dann könnte ich mich auch darauf konzentrieren, wie kuschelig dieser Wolf ist. Ich könnte im Wald jonglieren. Ja, dieses Bild von der jonglierenden Frau, die alles wegwirft und das halt so mit meinem eigenen Leben zu verbinden, mit wie vielen verschiedenen Dingen ich jongliere, wenn ich so unter Druck bin. Und dass es halt wirklich ab und an gut ist, mal einfach was zur Seite zu stellen oder eben wegzuwerfen. For example, that woman dream example that I gave, that for her, maybe the truth is, nobody is chasing her in her life. Die Frau mit dem Verfolgungstraum aus meinem Beispiel wird im realen Leben vielleicht nicht verfolgt. Aber vielleicht kann sie anderen nicht vertrauen. Vielleicht hat sie eine Bindungsschwäche. Vielleicht kann sie nicht mit anderen zusammenarbeiten oder Geschäfte machen. All das kann aus einem erfüllten Leben ein sehr beschränktes Leben machen. Das ist eine große Sache. Der Traum zeigt ihre Begrenzungen, ihren Mangel an Vertrauen. Und wenn sie den Traum öffnen und transformieren kann, hat das Auswirkungen auf ihr Leben. Through lucid dreaming, transforming in dream will have impact in her life. Ich stand ja da vor diesem Zaun und dahinter war dieser gefährliche Wald, wo man eben nicht wusste, was passiert da. Ist es vielleicht komplett ungefährlich oder passiert da irgendwas, was ich überhaupt nicht kontrollieren kann? Und wenn das halt ein luzider Traum wäre oder wenn ich das jetzt nochmal erleben würde, würde ich da reingehen und würde einfach gucken, was passiert da? Was passiert da? Und ich kenne das eigentlich gar nicht so von mir, dass ich da so dranbleibe und nachbohre und es wirklich wissen will. Aber das war so das Erste, was mir in den Sinn kam, was ich jetzt im Traum machen kann, noch vor Fliegen und andere verrückte Dinge. Und das ist, glaube ich, nach wie vor auch das Spannendste. Also klar, Fliegen ist toll, habe ich auch schon gemacht. Und was man halt noch so durch Wände gehen und so weiter. Aber so dieser Kontakt mit diesen Figuren und da halt Dinge rausfinden, die man auf andere Weise nicht rausfinden würde über sich selbst. Das fand ich am interessantesten. 4+5. I am interested in metacognition. Ich forsche über Metakognition. So nennt man die generelle Fähigkeit des Gehirns, sich selbst zu reflektieren. Wir können unsere Gedanken überwachen, unterscheiden, ob wir aufmerksam oder abgelenkt sind, unsere Konzentration verlagern, unsere Emotionen beurteilen und kontrollieren. Alles Funktionen, die das Gehirn auf sich selbst anwendet. Metakognition. Ich denke, also bin ich. Das hat mit Bewusstsein zu tun. Und die Frage ist, welche neuronalen Mechanismen erzeugen im Gehirn Bewusstsein? Bewusstsein. Und Klarträumen ist ein Beispiel für Metakognition. Wenn das Gehirn weiß, dass es träumt, erfordert das Metakognition. Wie oft aber erst glaube ich nachts im Traume ganz Gewöhnliches zu erleben? Ich glaube hier zu sein, den Rock anzuhaben und am Ofen zu sitzen, und dabei liege ich entkleidet im Bette. René Descartes, Betrachtung über die Grundlagen der Philosophie. Erste Betrachtung, woran man zweifeln kann. 1641. Wir haben unter anderem mal Luzidträumer in Scanner gelegt und beim Schlafen untersucht und bestimmte höhere Hirnregionen, die verantwortlich sind für höhere Kognitionen, insbesondere der präfrontale Kortex, also so das Stirnhirn direkt hinter der Stirn. Das sind Regionen, die im normalen REM-Schlaf, also im normalen Traumschlaf, sehr stark deaktiviert sind. Und die finden wir im Luzidtraum wieder reaktiviert. Das erklärt ganz gut, warum wir da eben diese höheren kognitiven Fähigkeiten wieder zurückgewinnen. Metakognition. Zweifel. This is just a dream. Das Denken über das Denken schafft Distanz. Bedingtheit des Denkens. Relativierung. Jetzt aber schaue ich sicherlich mit ganz wachen Augen auf dies Papier. Dies Haupt, das ich bewege, ist nicht vom Schlafe befangen. Mit Überlegung und Bewusstsein strecke ich diese Hand aus und habe Empfindungen dabei. So deutlich würde ich nichts im Schlafe erleben. Ja, aber erinnere ich mich denn nicht, dass ich auch schon von ähnlichen Gedanken in Träumen getäuscht worden bin? Zweifel. Während ich aufmerksamer hierüber nachdenke, wird mir ganz klar, dass ich nie durch sichere Merkmale den Schlaf vom Wachen unterscheiden kann. Und dies macht mich so stutzig, dass ich gerade dadurch fast in der Meinung bestärkt werde, dass ich schlafe. Descartes zweifelt. Zweifel an der einen gültigen Welt. Wenn ich nie durch sichere Merkmale den Traum von der Realität unterscheiden kann, was ist dann Realität? So what we found was that participants who could lucid dream. Ergebnis unserer Studie war, dass die Klarträumer unter den Teilnehmern größere Hirnmasse im präfrontalen Kortex hatten. Hier über den Augen. Und das Interessante ist, dass dieses Areal schon mit anderen metakognitiven Prozessen in Verbindung gebracht worden ist. Wenn man eine Erfahrung macht, ist das wie am Computer. Man kann eine Erfahrung unterschiedlich abspeichern. Anstatt sie als ernsthafte Datei zu speichern, sollte man sie, das ist nur ein Traum, nennen. Wenn man alles ernst betrachtet, verliert es die traumartigen Qualitäten. Nur ein Traum bedeutet, es ist flexibel. Es ist okay. Kein Grund, sich Sorgen zu machen. Es ist nur ein Traum. Es gibt noch eine Realitätsebene. Die, dass ich jetzt im Bett liege und schlafe. Es gibt mehr Möglichkeiten. Mit größter Geduld entwickelte mir Don Juan dann seine Auffassung. Castañeda. Das Träumen schenke uns die Beweglichkeit, sagte er, in andere Welten vorzudringen. Und es erschüttere unsere Gewissheit, alles über diese, unsere Welt zu wissen. Das Träumen sei eine Reise in unvorstellbare Dimensionen, sagte Don Juan. Beweglichkeit. Kreativität. Seit Jahrhunderten wird der Zusammenhang diskutiert zwischen Schlaf und Kreativität. Schlaf als Inkubationsphase, wo ich auf neue kreative Gedanken kommen kann. Die meisten Träume sind hyperassoziativ, dass ich da wirklich Elemente miteinander in Verbindung bringe, die normalerweise nicht so miteinander in Verbindung gebracht werden. Und im Luzidtraum kann ich natürlich sehr viel gezielter dann diese hyperassoziative Umgebung ausnutzen, versuchen, auf neue Ideen zu bekommen. This is a dream. Also der gesamte Surrealismus beruht natürlich im Wesentlichen auf Träumen. Es gibt auch verschiedene Anekdoten von Künstlern, die bestimmte ihrer Ideen aus Träumen gewonnen haben. Paul McCartney zum Beispiel soll Yesterday im Traum gehört haben und dann aufgeschrieben haben. Es gibt auch eine Fallbeschreibung von einem US-amerikanischen Maler, der ebenfalls Luzidträume gezielt benutzt, um auf neue Motive zu kommen. Der typischerweise dann halt im Luzidtraum gezielt in Galerien geht und sich Bilder anschaut und wenn er ein spannendes Motiv sieht, eben dann aufwacht und dieses Bild malt. Federico Fellini, René Magritte, so ein Klarträumer gewesen sein. Einer unserer Probanden ist nebenberuflicher Komponist und benutzt seine Luzidträume, um auf neue Stücke zu kommen, indem er im Traum sich ein Radio sucht und so lange am Sender rumdreht, bis er ein Lied hört, was er so noch nicht kennt und was er spannend findet. Und dann weckt er sich selbst auf und schreibt eben dieses Lied dann sofort nieder. Ich habe lange Breakdance gemacht, deswegen habe ich dann auch Breakdance im Traum gemacht. Man kann aber genauso gut auch jetzt sportliche Sachen trainieren. Man kann aber auch also Musik üben oder gucken, ob man Musiksachen findet. Luzidträume können auch eingesetzt werden, um Motoraktivitäten zu trainieren. Man weiß seit vielen Jahrzehnten aus der Sportwissenschaft, dass Mentaltraining, das heißt einfach nur der vorgestellte Bewegungsablauf, dass der tatsächlich auch einen ähnlichen Nutzen hat wie tatsächlich ausgeführte Bewegungsabläufe. Und in einem Luzidtraum kann ich das Ganze natürlich noch sehr viel realistischer simulieren. Und tatsächlich zeigen auch Umfragen, dass professionelle Athleten zu einem ganz nennenswerten Teil auch Luzidträume gezielt für sowas einsetzen. This is like a dream. Die Freiheit, sich in einer alternativen Welt zu bewegen und die Freiheit, die Welt alternativ zu denken. Wenn ein Kind von einem Traum erzählt, in dem es Nahrung findet, sagt man ihm, dass es im nächsten Traum nach etwas Wertvollem für seine Freunde suchen soll. Oder dass es sein Essen mit ihnen teilen soll. Die angeblich klarträumenden Senoi in Malaysia. Und wenn es davon träumt, jemanden zu attackieren, soll es sich im nächsten Traum entschuldigen, eine Delikatesse mit ihm teilen oder ein Spielzeug für ihn machen. Bevor also Aggression, Selbstsucht und Neid das soziale Verhalten beeinflussen können, werden die im Traumzustand ausgedrückten Spannungen entladen, ohne destruktiv zu werden. Der Ethnologe Kilton Stewart. Spätere Überprüfung Fehlinterpretationen der Forschungsdaten, keine Hinweise auf eine Kultur des luziden Träumens bei den Senoi. Aber trotzdem, this is a dream. Der Traum aller Träume, Utopie. Die Senoi behaupten, dass es bei ihnen in den letzten 200 oder 300 Jahren weder Gewaltverbrechen noch Gebietskonflikte gegeben hat. Alternative Realität und alternative Gesellschaft. Klarträumer, Träumer, Utopisten. Ich lebte weiter, einzig und allein gestärkt durch meine Traumnächte. Aber es wollte fast scheinen, als ob die mich zu mehr, zu einer Tat, zu einem energischen Ausbruch anspornten. Frederik von Eden gründete in den Niederlanden eine sozialistische Landkommune. The life that we are living is not necessarily real, you know. Ich stehe auf einem Hochhaus. This is a dream. Und werde verfolgt. Ich könnte einfach springen. This is the illusion we created. Was, wenn ich gar nicht träume? 1, 2, 3, 4. Idea is not to say this is a dream and jump. That's not the idea. Die Idee ist nicht zu sagen, das ist nur ein Traum und dann zu springen. Wenn man alles als Traum auffasst, wird man sich bewusster, wie das Gehirn Dinge kreiert, dass man mehr Möglichkeiten hat, mehr Freiheit. Possibility and freedom. Inception. Die Frau, die sich aus dem Fenster stürzt, weil sie denkt, dass sie träumt. Das ist natürlich totaler Hollywood-Style. Sowas, sage ich mal, der normale Mensch, der sich nicht mit luziden Träumen kennt, gerne sehen will und was da auch der Erwartung entspricht. So dem Klischee, der kann die Traumrealität und die Wachwirklichkeit nicht auseinanderhalten. Und der läuft der Gefahr, dass er durch ein Fenster springt, weil er denkt, er träumt. Da hat Alice eben so erzählt, was sie so für Erfahrungen hat, wenn sie den Leuten erzählt, dass sie sich so intensiv damit beschäftigt. Und dass sie dann immer sagen, ja, du in deiner Traumwelt und du bist ja gar nicht so richtig hier und so. Und sie hat dann eben erklärt, dass man viel bewusster im Hier und Jetzt sein muss, um zum Beispiel zu merken, dass man gerade in einem Traum ist. Realitätsflucht. Die Gefahr, dass man da irgendwie verrückt wird, kommt eigentlich mehr daher, dass jemand sich nicht so damit auskennt, weil es geht ja um eine Bewusstseinserhöhung. Weil die meisten normalen Leute denken ja immer, sie wären wach, auch in der Traumwirklichkeit. Und die Leute, die sich mit luziden Träumen beschäftigen, haben dann die Möglichkeit zu unterscheiden, wann ist es Traumwirklichkeit und wann ist es Wachwirklichkeit. Die Passivität im Traum, vielleicht braucht die der Mensch. Sich hingeben. Auch wenn du luzide Träume hast, hast du immer noch genug Trübträume. Also wenn es jetzt wirklich mal darum geht, dass wirklich jeder Traum luzid ist, dann kann man da nochmal drüber nachdenken. Es ist ja auch so, auch wenn man luzid ist, ist es ja der Traum immer noch sehr traumartig. Wenn man quasi die Träume so wie das Meer sieht, dann ist man wie ein Boot darauf und man kontrolliert das Meer nicht, aber man kann das Boot lenken und quasi den Wind und die Strömung nutzen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der Mensch hat 5 Finger an einer Hand. Normalerweise 5. Jetzt sind es 6. Egal. Dann bin ich außerhalb des Busses, jongliere auch mit Keulen und Bällen und bin überrascht, wie gut das immer noch geht, obwohl ich es so lange nicht mehr gemacht habe. Ich jongliere mit Keulen, Bällen, Luftballons. Was für ein Unsinn, denke ich. Wie soll man denn gleichzeitig mit Keulen und Luftballons jonglieren? Natürlich ist das ein Traum. Vor Schreck fällt mir ein Ball herunter. Er kullert durch das Loch im Zaun in den Wald. In den Wald. Es ist ein Traum. Ich gehe einfach durch den Zaun hindurch. In den Wald. This is a dream. Da war ein Typ, der sah irgendwie ein bisschen, ja, war ganz komisch angezogen und die Kleidung war so ein bisschen muffig, dreckig. Also so, als hätte er eben eine Weile auf der Straße gewohnt und sich nicht gewaschen und sah ein bisschen so knorrig, also das ist so ein altes, markantes Gesicht. Und er war erstmal auch so abweisend und wollte gar nicht so richtig mit mir reden. Und da bin ich halt auch dran geblieben und habe gesagt, hallo, sagen Sie mal, wer sind Sie in meinem Traum und was wollen Sie mir sagen? Und irgendwann hat er dann mit der Sprache rausgerückt, hat gesagt, ich bin Adam und du sollst dir nehmen, was du willst. Adam, der erste Mensch. Für mich ist das schon wie eine Freiheit und auch so ein, es erweitert einfach die Welt, weil man einfach quasi wirklich erlebt hat, dass man einfach mehr ist als der physische Körper. Und ich kann mir schon vorstellen, dass der Traum oder der luzide Traum quasi die Vorübung für den Übergang in den Tod ist. Also so, dass es halt sehr ähnlich ist. Basically the process of dying is very similar to the process of dreaming. So you into the base consciousness, all your senses and thoughts and emotions. Sterben ist im Träumen sehr ähnlich. Man verliert emotionalen und sinnlichen Kontakt zur Welt und das Selbstgefühl löst sich auf und man kommt an einen Ort, wo man nicht mehr weiß, wer man ist. And there is the possibility in a dream yoga practice through a lucid dream. Durch die Praxis des luziden Träumens kann man dieses Selbstgefühl, die Verbindung, aufrechterhalten. Self-realization through the dream. Yes, this is the purpose. Die Uneironauten mit Traumreisenden durch die Nacht von Christoph Spittler. Mit der Klartraumtrainerin Alice Grinder, dem Traumyogi Tenzin Wangyel Rinpoche, den Neurowissenschaftlern Elisa Filewitsch und Martin Dresler und der Träumerin Eli. Mit Zitaten von René Descartes, Frederik van Eden, Kilton Stewart und Carlos Castaneda. Es sprachen Bettina Kurt, Daniel Minetti, Sabina Troger, Ingo Hülsmann und der Autor. Ton Bernd Friebel. Regie Philipp Brühl. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2017.